Und noch in einem anderen wesentlichen Punkte unterscheidet sich der Jesuitenorden religiös ungünstig von den alten katholischen Orden, Benediktinern, Augustinern, Franziskanern, Dominikanern. Während dort ursprüngliche religiöse Begeisterung in hell lodernder Flamme bei ihrer Gründung zum Himmel schlug, während evangelische Armut und evangelische Keuschheit dort Triumphe feierten, die das Menschliche überstiegen und das Christliche vergewaltigten, aber immerhin heroisch waren, während die genannten Orden Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lang eine Zeit der ersten Jugend aufwiesen, in welcher der ekstatische Eifer nicht erkaltete und die Erstlinge des Geistes, wenn auch des Falschverstandenen, nicht zu reifen aufhörten, ist beim Jesuitenorden von Anfang an alles auf Nüchternheit und Berechnung gestimmt. Nichts von erster Jugend, nichts von Erstlingen des Geistes. Der Stifter des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, für sich als Mensch und Heiliger ein Phantast und hysterischer Schwärmer, war als Ordensstifter die Vernunft selbst. Die von ihm, wenigstens zum großen Teil, geschriebenen Ordenssatzungen sind vom ersten bis zum letzten Worte berechnet auf weltliche Erfolge, auf Macht, auf Einfluss unter den Menschen. Das ekstatische Moment, innere Begeisterung und religiöse Wärme fehlen. Wo sie sich scheinbar zeigen, sind sie lediglich äußerer Aufputz, angebracht, um die berechnete Nüchternheit zu verhüllen. Auch das Bibelwort, an den Früchten wird man sie erkennen, kehrt sich gegen den Jesuitenorden als religiöse Institution. Der Segen Gottes, der nach gläubig-katholischer Auffassung, und diese Auffassung ist bei Beurteilung der religiösen Seite des Jesuitenordens maßgebend, auf der Tätigkeit der gottgeweihten Orden ruhen muss, ruht nicht auf dem Wirken der Gesellschaft Jesu. Schon im ersten Teile habe ich auf das Fehlen nachhaltiger Erfolge, das heißt in diesem Zusammenhang auf das Fehlen des Gottessegens, gerade in der Haupttätigkeit des Ordens bei der Jugenderziehung hingewiesen. Äußerer Glanz und wesenloser Schein sind Hauptfrüchte jesuitischen Wirkens, aber wie alles Äußerliche verblassen Glanz und Schein sehr rasch. Man lese auch die oben mitgeteilten Worte Piagets wieder nach, die das Fiasko des Jesuitenordens trefflich hervorheben. Aus dem Munde eines seiner für seinen Orden begeisterten Mannes, des Jesuiten Cordara, der seines Amtes wegen ausgebreitete Sachkenntnis besaß, haben wir die erschütternde Klage über den tiefsten Grund jesuitischer Misserfolge gehört. Nichts ist Gott verhasster als der Stolz. Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen gibt er seine Gnade. Dass aber unsere Gemeinschaft an dieser Krankheit sehr schwer gelitten hat, müssen wir eingestehen, wenn wir uns nicht selbst täuschen wollen. Cordara sprach dies Urteil aus am Ende des 18. Jahrhunderts, nachdem der Orden 250 Jahre seines Wirkens, und zwar seine Glanzzeit, hinter sich hatte, und er nennt die Aufhebung der Gesellschaft Jesu ein über Gott verhassten Hochmut hereingebrochenes göttliches Strafgericht. Vernichtender, gerade über den Wert eines religiösen Ordens, kann nicht geurteilt werden. Und es ist, rein menschlich gesprochen, begreiflich, dass die Jesuiten die Worte ihres hervorragenden Ordensgenossen auf alle Weise teils unterdrücken, teils fälschen. Sie haben andere Ursachen für ihre unleugbaren Misserfolge zur Hand als Verwerfung durch Gott infolge von Hochmut. Die Bosheit der Menschen. Gerade weil der Jesuitenorden so heilig, so Gott wohlgefällig ist, trifft ihn in besonderer Weise das Schicksal aller Heiligen, Hass und Verfolgungswut der Gottlosen. Die Gesellschaft Jesu ergeht es wie Jesus selbst. Wie oft habe ich das aussprechen hören? Wie mich die Menschen verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Der Knecht ist nicht über dem Meister und so weiter. Auch nur ein Mea Culpa kennt die 400-jährige Geschichte des Jesuitenorden nicht. Denn das von Cordura gesprochene Mea Culpa war kein offizielles, kein für die Öffentlichkeit, nicht einmal für den Orden selbst gesprochenes. Es ertönte nach Aufhebung des Ordens in der Verborgenheit eines für den Bruder Cordaras bestimmten Schriftstückes. In dieser Tatsache, dass der Jesuitenorden seine absolute Fleckenlosigkeit in einer die Grenzen des Erlaubten weit überschreitenden, geradezu marktschreierischen und bombastisch-ruhmrednerischen Weise als Dogma verkündet, liegt etwas so Unchristliches, so Unreligiöses, dass sie allein genügt, den Orden als religiös-christliche Institution zu verurteilen. Denn das von Christus, dem Pharisäer, in den Mund gelegte Wort: Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen und nicht wie jener Zöllner da, sollte schärfstes Wesensgegensatz zur religiös-sittlichen Grundauffassung Jesu ausdrücken. Und gerade dieses Wort ist Grundton aller Kundgebungen der Gesellschaft Jesu. Wesensgegensätze zu Jesus finden wir auch in anderen wichtigen Punkten, von denen ich einige im Kapitel »Die Jesuitenmoral« namhaft gemacht habe. Was kann es ferner Unreligiöseres und somit Unchristlicheres geben, als die jesuitische Frömmigkeit der Exerzitien, durch welche das Individuum beseitigt und die Schablone an seine Stelle gesetzt werden soll? Auf diese größte Versündigung des Jesuitenordens am Menschen, die ich wiederholt schon hervorgehoben habe, komme ich unten nochmals eingehend zurück.